1. Am dritten Tag fanden Kanner in Galila ein Hochzeit statt, bei der Orch Jesu Mutter anwesend war. 2. Orch Jesus und sein Jünger waren zu diesem Fest eingeladen worden. 3. Als der Wein zur Nage ging, bemerkt Jesu Mutter im Gegenüber, sie haben keinen Wein mehr vor. Jesus erwidert was geht das dichen, Frau? Mein Stund ist noch nicht gekommen, 5. Sein Mutter weiß die Dienerin, was immer Juk sagt, das tut 6. Dort standen 6 Steiner und Wasserkrug, die Gemmes den judischen Reinigungsbrauchen verwendet worden und Jules etwa 80 bis 120 Liter fassen. 7. Jesus befahl ihnen, fult die Kruger im IT Wasser, sie fulten sie daraufhin bis zum Rand. 8. Anschließend sagte zu ihnen, schopft nun etwas davon und bringt es dem Speismeister, 9. Die Diener brachten es ihm, und als der Speismeister das Wasser kostet, das zu Wein geworden war, wusste nicht, woher es kam, die Diener jedoch, die das Wasser geschopft hatten, wussten es. Daraufhin rief der Speismeister den Bräutigam. 10. Sagt zu ihm, Jeder serviert zu es den guten Wein, und wenn die Gast schon reichlich getrunken haben, den weniger guten, du aber es den besten Wein bis jetzt aufbewahrt 11. Dieses Wunder in Cana in Galilä war das erste Zeichen, das Jesus wirkte, wo durch sein Herrlichkeit offenbart und sein Jünger begannen, und in zu glauben. 12. Danach reist mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinab und blieb dort für kurze Zeit. 13. Da das Passafest der Juden bevorstand, begab sich Jesus nach Jerusalem. 14. Im Tempel fand der Handler, die Ochsen, Schaf und Torben verkauften, so i Geld Wechsler, die dort saßen. 15. Fertigt ein Geisel aus Strickenen und Vertrieb al aus dem Tempel, einschließlich der Schaf und Ochsen. Zudem schütete das Geld der Wechsler aus und Steyers eier Tischem. 16. Den Torben verkaufen befahl nimmt dies von Heierweg und macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Marktplatz, 17. Sein Jünger erinnerten sich an die Schriftstelle, do eifer für den Haus word mich verzehren, 18. Die Juden fragten in daraufhin, welch Sachen kannst du uns sagen, zu beweisen, dass du dies tun darfst, 19. Jesus antwortet ihnen, zerstört diesen Tempel, und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen, 20. Die Juden entgegneten, dieser Tempel wird in 46 Jahren erbaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten, 21. Sprach jedoch vom Tempel seines eigenen Leibes. 22. Nachdem von den Toten auferweckt worden war, erinnerten sich sein Jünger und dies Wörten glaubten sowohl der Schrift als auch dem, was Jesus gesagt hat. 23. Waren Jesus in Jerusalem am Passafest war, begannen viel Menschen und seinen Namen zu glauben, weil sie die Wunder sahen, die erwollbracht. 24. Jesus jedoch vertraut sich ihnen nichten, da allmenschen kannte. 25. Benotigt keins Eunice über einen Menschen, denn was selbst, was im Inneren eins Menschen war.